Ich bin ein kreiselndes Geschöpf am toten Punkt, jenseits der Jetztzeit. Die Uhren beben und laufen ab. Nur für mich. Das Transistorradio verkündet meinen Einschlag auf den Mond und im Dorf. Haben Sie es ja schon immer gewusst? Massen versammeln sich am Horizont, meine verklebten Augen sehen den Würgereiz ihrer Gesichter. Im Stall stopfen sie mir trockenes Heu ins freche Maul. Reglos ertrage ich die Fütterung. Nach Vorschrift des Führers, im Graben, ist die Strömung zum Erliegen gekommen und das Denken. Dort liegt die Freiheit im nassen Sarg. Ich falle quer hinein. Dieser Bruch wird nicht verheilen. Ein scharfer Schatten seziert meinen falschen Mut. Das Transistorradio verkündet meine Läuterung.